ersten Väter schon, so Jahr als Tage zählten. Dass Gabriel mit Freuden dort in Bethlehem verheißen. O Süßigkeit, o Himmelsbrot, das weder Grab, Gefahr noch Tod aus uns.